Erster König Nebukadnezar von Babel kommt nach Jerusalem. Er kämpft gegen die Stadt. Zweiter Gott gibt ihm den König von Juda. Nebukadnezar nimmt Schätze aus dem Haus Gottes mit. Er bringt sie in sein Land. Dritter, der König spricht mit seinem Diener Aschpenaz. Er will junge Männer aus Israel haben. Sie sollen aus guten Familien kommen. Vierter, die Jungen sollen gesund und schön sein. Sie sollen klug sein und viel lernen. Sie lernen die Sprache von Babel. Fünfter, der König gibt ihnen gutes Essen und Wein. Sie sollen 3 Jahre lernen. Danach arbeiten sie für den König. Sechster, Daniel, Hanania, Misael und Asaja sind dabei. Sie kommen aus dem Land Juda. Siebter, der Diener gibt ihnen neue Namen. Daniel heißt jetzt Belsasar. Die anderen heißen Sadrach, Mesach und Abednego. Achter, Daniel will das Essen vom König nicht essen. Er will rein bleiben. Er fragt den Diener um Erlaubnis. Neunter, Gott hilft Daniel. Der Diener ist freundlich zu Daniel. Zehnter, aber der Diener hat Angst. Er sagt, wenn ihr dünn werdet, tötet der König mich. Elfter, Daniel spricht mit einem anderen Aufseher. Dieser passt auf die 4 Freunde auf. Zwölfter, Daniel sagt, teste uns 10 Tage lang. Gib uns nur Gemüse und Wasser. 13. Dann schau uns an. Schau auch die anderen Jungen an. Dann entscheide du. 14. Der Aufseher macht den Test. Er wartet 10 Tage lang. 15. Nach 10 Tagen sehen sie gesund aus. Sie sehen besser aus als die anderen Jungen. 16. Jetzt bekommen sie immer Gemüse. Sie müssen den Wein nicht trinken. 17. Gott macht die 4 Jungen sehr klug. Sie verstehen viele Bücher. Daniel versteht auch Träume. 18. Die 3 Jahre sind vorbei. Der Diener bringt sie zum König Nebukadnezar. 19. Der König spricht mit ihnen. Daniel und seine Freunde sind die Besten. Sie arbeiten nun für den König. 20. Der König fragt sie viele Dinge. Sie sind viel klüger als alle anderen Berater. Sie sind 10-mal besser. 21. Daniel bleibt dort für eine lange Zeit. Er lebt noch, als König Cyrus kommt.